بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، wir machen weiter bei unserer Vortragsreihe über die Geschichten der Propheten. In diesem Vortrag werden wir schon die Geschichte von Ibrahim a.s. beenden und bis zu Lut a.s. kommen. Taib. Wir waren da stehen geblieben. Ibrahim a.s. reiste oft nach Mekka. Er ist oft nach Mekka verreist und einmal kam er zu Ismail a.s. und sagte, dass der Bau der Kaaba ihnen auferlegt wurde. Dieser Hadith ist in Bukhari. Und der Ort, wo die Kaaba steht, ist selber heilig, sozusagen, seit der Schöpfung der Erde. In awwala bayti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil-alamin. Dieser Fleck war bekannt und die Anbiya pflegten dorthin zu pilgern. Aber es gibt einen Khilaf unter den Gelehrten, ob Adam a.s. was darauf gebaut hat oder nicht. Also der Ort an sich heilig, aber ob Adam a.s. darauf etwas gebaut hat, gibt es Khilaf. Und der Ort selber war heilig nicht erst durch die Kaaba. Und das ist genauso wie beim Masjid al-Aqsa. Zu Umar radiallahu anhu seiner Zeit, als er Khalifa war, war dort, wo die Masjid al-Aqsa gebaut wurde, und bei Isra wal-Mi'raj, bei der Himmelsreise des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, war dort keine Moschee. Und Ibrahim a.s. begann dann, das Haus zu bauen. Surah 2, Vers 127. Und gedenkt, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete, zusammen mit Ismail. Da beteten sie, unser Herr, nimm es von uns an. Du bist ja der Allhörende und Allwissende. Und die Kaaba, wie sie es bauten, ist nicht wie die Kaaba, die wir heute kennen. Die Kaaba, die sie bauten, die Kaaba an sich ist eigentlich rechteckig. Heutzutage kennen wir sie als Würfelform. Die Kaaba ist ja eigentlich größer, als wir sie heute so in Mekka stehen sehen. Und während sie es bauten, in Surah 2, Vers 128 bis 129, unser Herr mache uns dir ergeben und von unserer Nachkommenschaft eine dir ergebene Nachkommenschaft. Eine dir ergebene Gemeinschaft und zeige uns unsere Riten und nimm unsere Reue an. Du bist ja der Reue annehmende und Barmherzige. Unser Herr schicke zu ihnen einen Gesandten von ihnen, der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch und die Wahrheit lehrt und sie läutert. Du bist ja der Allmächtige und Allweise. Na, auf jeden Fall nochmal zu der Kaaba. Ja, es gab dann unter den Salaf auch welche, die die Kaaba, zum Beispiel, soweit ich mich nicht falsch erinnere, der Abdullah ibn Zubair hat die Kaaba in seiner Ursprungsform gebaut. Da ließ ein anderer Khalifa sie zerstören, dann wurde sie wieder würfelformig, und damit keine Fitna entstehen soll. Wurde die Kaaba dann so gelassen in der Würfelform, wie wir sie heute kennen. Und deswegen, wenn man Tawaf macht, dann muss man auch ein bisschen mehr machen. Also nicht nur um den Würfel, sondern auch ein Stück mehr. Sondern auch diesen rechteckigen Teil macht man auch Tawaf. Aus diesem Grund, ja, weil die Kaaba größer ist. Also wir sehen bei dieser Dua, dass sie sich drei Dinge wünschten. Das erste ist, dass sie sich jemanden wünschten, der ihnen die Worte rezitiert. Also den dem Volk sozusagen. Zweitens, ihnen die Weisheit lehrt. Was ist die Weisheit? Die Sunna. Und drittens, sie reinigt. Also, ja. Und Mohammed sallallahu alaihi wasallam reinigt uns, beziehungsweise seinen Weg. Wenn man seinen Weg befolgt, der Sunna folgt, dann ist dies ein reiner Weg, der immer mit der Fitra, mit der Veranlagung eines Menschen übereinstimmt. Und er begann seine Leute mit seine Dawa, also Mohammed sallallahu alaihi wasallam begann seine Dawa mit Leuten, die Herzen wie Steine hatten. Allah subhanahu nahm die Dua an, aber nach welcher Zeit? Nach circa 2000 Jahren, Allah alam. Nach circa 2000 Jahren nahm er diese Dua an und sandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihi salam ist einer der fünf Ulul Azm, die wir erwähnt haben. Also einer der fünf größten Propheten. Und Ibn Kathir rahimullah sagt, dass Ibrahim alaihi salam der zweitbeste Prophet ist. Und der Führer der Propheten ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie uns bekannt ist. Er wurde 63 Mal im Koran erwähnt und den 25 verschiedenen Surah. Eine Surah ist Mehrzahl von Surah. Allah subhanahu ta'ala, so ist die Ayah, glaube ich. Und Allah nahm sich Ibrahim zum Khalil. Und Allah nannte ihn Khalil. Und er nahm sich ihm zum Khalil, also zu einem sehr engen Freund. Es gibt im Arabischen gibt es verschiedene Bezeichnungen für die Stärke eines Freundes. Zum Beispiel, wir sagen Freund oder bester Freund, enger Freund. Wir haben nur wenige Bezeichnungen. Aber bei denen ist zum Beispiel Sadiqi ein Freund. Dann gibt es noch einen Wali, einen Vertrauten. Dann gibt es einen Khalil. Das ist ein sehr enger Freund und das ist die höchste Stufe auch von Freund. Allah subhanahu wa ta'ala nahm Ibrahim al-Islam als solchen an, sozusagen, oder für sich, ja, ne? Taib. Und wir lernen noch einen anderen Punkt. Muhammad sallallahu und Nuh sallallahu zum Beispiel waren immer mit den Gläubigen zusammen, weil ein Muslim eine Gemeinschaft des Imams braucht. Bei Ibrahim a.s. war es anders. Er bekam einen Namen, den niemand anderes bekam. Inna Ibrahima kana Ummah. Ibrahim war eine Ummah. Er war eine Gemeinschaft. Und er war ein Hanif. Er war ständig im Zustand des Khushu'a, yani Demut. Er hatte Ikhlas ala al-Basira, also Ikhlas mit dem Sehen sozusagen, Aynul Yaqin zum Beispiel, was wir auch bei den vorhergehenden Durus erwähnt haben. Und er hatte Aufrichtigkeit und Verständnis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Surah 2, Vers 124. Und gedenkt, als Ibrahim von seinem Herrn mit Worten geprüft wurde, da befolgte er sie alle. Und er bestand sie auch. Und Surah 2, Vers 124 weiter. Ich will dich zu einem Vorbild für die Menschen machen. Surah 57, Vers 26. Und wir sandten bereits Nuh und Ibrahim und richteten in ihrer Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein. Alle Anbiya nach Ibrahim a.s. stammen von Ibrahim a.s. Also, na. Und wir sehen auch in Surah 2, Vers 124, gedenkt, als Ibrahim von seinem Herrn mit Worten geprüft wurde, da befolgte er sie alle. Also Ibrahim a.s. war sozusagen bekannt dafür, dass er die Gebote Allahs immer durchgeführt hat. Ohne Widerrede, ja, ne? Hat er sie durchgeführt. Und wir sind jetzt fertig mit Ibrahim a.s. Und gehen jetzt weiter zu Lut a.s. Lut a.s. wurde zu dem Volk von Sodom gesandt. Er gehörte ihnen nicht an, aber ihnen wurde befohlen, Dawa mit ihnen zu machen. Und das Erste, wozu sie aufriefen, ja, in die NBA, war der Tawhid. Und Tawhid ist ein Lebensstil, dass man sich unter anderem den Gesetzen Allahs fügt. Und sie besprachen, und die NBA besprachen, konfrontierten immer Themen, welches das Volk betraf und nicht irgendwelche hypothetischen Probleme. Zum Beispiel, die Leute rauchen und du redest dann über, dass sie keinen Alkohol trinken sollen. Aber die trinken doch sowieso keinen Alkohol, die rauchen doch. Also muss und dann bist du sozusagen ein guter Da'i, ein guter Einlehrer zum Islam, weil die Leute mit dir zufrieden sind sozusagen. Aber wenn du dann ihre Probleme konfrontierst, zum Beispiel ein Raucher, sagst du mit hör nicht, hör auf zu rauchen, und dann sagst du das Haram und so weiter, dann wird er dich normalerweise nicht mögen, dich hassen sogar vielleicht, weil die Menschen hassen es, wenn die Leute sie auf ihre Fehler aufmerksam machen, sozusagen. Und was war das Problem des Volkes von Lut a.s.? Das Problem seines Volkes war, dass sie homosexuell waren und dass sie Wegelagerei und so weiter betrieben. Wegelagerei, ja, bedeutet, dass sie zum Beispiel damals waren das hier Karawanen, die Waren getragen haben. Die haben wir dann auf den Weg irgendwo gewartet und haben diese Karawane überfallen. In Sura 26, Vers 165 bis 166. Lot sagte: Lasst ihr euch etwa mit Männern unter den Weltenbewohnern ein und lasst, was euer Herr für euch an Gattinnen erschaffen hat, stehen? Aber nein, ihr seid Leute, die Übertretungen begehen. Und Sura 27, Vers 54. Und wir sandten Lot, als er zu seinem Volk sagte: Wollt ihr denn sehenden Auges, das Abscheuliche begehen? Also sie pflegten ihre Taten sogar, also den Geschlechtsverkehr mit den Männern mit Männern, pflegten sie sogar in der Öffentlichkeit zu tun. Sie waren auch die Ersten, die dies taten, wie wir in Sura 7, Vers 80 sehen. Und wir sandten Lot, als er zu seinem Volk sagte: Wollt ihr denn das Abscheuliche begehen, wie es vor euch niemand vor den von den Weltenbewohnern begangen hat? Und Sura 29, Vers 29. Lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein und schneidet den natürlichen Weg ab, eine Wegelagerei, und begeht in euren Zusammenkünften das Verwerfliche. In ihren Clubs sozusagen machten sie diese öffentlich diese Geschlechtsverkehr. Und die Antwort von Lut a.s. seinem Volk war nur, Sura 7, Vers 82, die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: Vertreibt sie aus eurer Stadt, das sind Menschen, die sich reinhalten. Innahum und yatatahharun. Das war die Antwort seines Volkes. Ja, wie schmutzig diese Menschen waren, und sie wollten sich auch nicht reinigen, sozusagen. Und Lut a.s., obwohl er alleine war, sagte er, Sura 26, Vers 168: Ich gehöre gewiss zu denjenigen, die euer Tun verabscheuen. Und Lut a.s. war alleine und trotzdem hatte mit dem Volk so geredet. Ja, das erfordert sehr, sehr hohes Tawakkul sozusagen, sehr hohes Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und ist ja eine bemerkenswert. Und dann macht der Dua, Sura 26, Vers 189: Mein Herr, errette mich und meine Angehörigen von dem, was sie tun. Am anderen Teil der Welt empfing Ibrahim a.s. drei Engel, und er ging raus und schlachtete für sie ein Kalb. In einer Eier war das Kalb fett, also sozusagen gut, und das andere war es geröstet. Ja, ne? Und deswegen sagt man, um großzügig zu sein, braucht man zwei Dinge: Erstens, die Qualität muss stimmen und zweitens die Quantität. Und Ibrahim a.s. hatte beides. Ja, ne, Quantität ist die Menge. Und er bot ihnen dann das Kalb an, aber die Engel aßen nicht. Und er war dann geschockt davon und er begann dann, sich vor ihnen zu fürchten. Ja. Sura 11, Vers 70. Als er aber sah, dass ihre Hände nicht danach hinlangten, fand er es von ihnen befremdlich und er empfand Furcht vor ihnen. Sie sagten: Fürchte dich nicht, wir sind zu dem Volk Lot gesandt. Ja, ne, die drei Engel wie Reisende sozusagen. Du kennst sie nicht. Du kennst sie nicht aus dem Dorf, sie kommen. Und normalerweise ein Reisender ist ja hungrig. Warum? Weil er hat ja auf seiner Reise normalerweise nicht viel an Proviant. Und danach gibst du ihm Essen und er lehnt das ab und er fand das befremdlich, yani. Taib. Seine Frau, yani Sarah a.s., war auch dabei und sie lachte. Warum? In Sura 11, Vers 71. Seine Frau stand dabei, sie lachte und da verkündeten wir ihr Ishaq und nach Ishaq Jakob. Warum lachte sie aber? Weil die Nachricht kam, dass das Volk von Lot a.s. vernichtet wird. Und sie freute sich ja darüber, weil diese bösen Leute zerstört werden. Andere freuen sich zum Beispiel, wenn dann im Fußball ein Tor geschossen wird. Und wir müssen uns freuen, wenn die Kuffar vernichtet werden. Zum Beispiel. 11,72. Sura 11, Vers 72, sie sagte: O wehe mir, soll ich noch gebären, wo ich doch alt bin, und dies ist doch mein Ehemann, schon ein Greis. Das ist fürwahr eine verwunderliche Sache. Und Sura 11, Vers 73, sie sagten: Wunderst du dich über den Befehl Allahs? Die Barmherzigkeit Allahs und seine Segnungen seien auf euch, Angehörige des Hauses. Er ist lobenswürdig und ruhmvoll. Und diese Nachricht erhielten sie, wo sie schon Ismail a.s. hatten. Ibrahim a.s. hatte schon einen Sohn. Und sie waren schon sehr alt. So 100 Jahre, wallahu a'lam. Man würde in so einem Moment erwarten, dass Ibrahim a.s. sich Sorgen macht um sein Kind sozusagen, um Ishaq a.s., um sein neugeborenes Kind, inshallah, was er bekommen wird, oder dass er sich sehr darüber freuen wird. Aber was war sein Gedanke? Sein Gedanke war bei Lot a.s. In Sura 11, Vers 74 bis 75, als die Angst von Ibrahim gewichen und die frohe Botschaft zu ihm gekommen war, begann er mit uns über das Volk Lot zu streiten. Ibrahim war wahrlich nachsichtig und weichherzig und reuig. Ibrahim a.s. machte sich also Sorgen, entweder wegen eins von zwei Dingen. Erstens wegen Lot a.s. oder zweitens wegen seiner Barmherzigkeit von Ibrahim a.s. Sozusagen, er stritt mit den Engeln, entweder wegen Lot a.s. oder wegen dem Volk von Lot, damit sie ihm noch eine Chance geben würden. Noch eine Chance, gibt ihm noch eine Chance, vielleicht machen sie tauber und so weiter. Aber die Engel sagten, Sura 11, Vers 76, O Ibrahim, lasse davon ab. Der Befehl deines Herrn ist nun gekommen. Über sie kommt eine Strafe, die unausweichlich ist. Taib. Also, die Engel gingen zu Lot a.s. Und es wird berichtet, einer der Töchter Lots sah sie und berichtete dies ihrem Vater. Und er brachte dann diese als Gäste zu sich. Lut a.s. führte sie heimlich durch die Stadt, weil es gefährlich wäre, wenn die Bewohner sie sehen. Und Lut drehte sich immer zu ihnen. Dreimal, viermal oder fünfmal. Und er sagte zu ihnen: Es gibt. Und sagte: Es gibt oder ich kenne kein schlimmeres Volk als dieses. Und er drehte sich zu den Engeln und sagte das. Und drehte sich wieder und wiederholte das drei, vier, fünfmal. Und warum hat er das gesagt? Sie als Warnung für diese Engel. Er hat sie ja nicht als Engel erkannt, weil diese Engel kamen in Menschengestalt. Und diese Menschen sahen sehr schön aus. Also sehr schöne Menschen, also sie war eine männliche Menschengestalt. Und er sagte dies, damit damit die drei wieder weggehen, sozusagen. Und er hat nicht gesagt, geht nicht zu mir, weil er hatte Befürchtung, wenn er sagt, ihr könnt nicht zu mir, dann hat er die Befürchtung, dann gehen die zu einem von dem Volk nach Hause. Und deswegen sagt er diese Worte. Und die Engel schwiegen und nahmen dies auf und haben das sozusagen aufgenommen, aufgeschrieben. Da in Sura 17, Vers 15. Und wir strafen nicht, bis wir einen Rasul gesandt haben. Und Lut a.s. ist ein Nebi. Und jeder Nebi ist Zeuge gegen sein Volk, wie Ibn Kathir rahimullah sagte. Und da hat Lut a.s. sozusagen schon gegen sein Volk bezeugt. Und Allah erzählt uns von Lut a.s. seine Lage. Sura 11, Vers 77. Und als unsere Gesandten zu Lut kamen, geriet er ihretwegen in eine böse Lage und war durch ihre Anwesenheit beklommen. Er sagte, das ist ein drangsalvoller Tag. Warum? Weil sein Volk war ja homosexuell. Und wenn es diese schönen Menschen sieht, dann wird er Probleme kriegen, sozusagen. Und Lut a.s. führte sie aber unbemerkt in sein Haus. Und wie kommt, also er hat sie unbemerkt in sein Haus geführt. Aber wie haben die Bewohner das herausgefunden? Es war seine Frau. Seine Frau, Lut a.s., seine Frau ging zu ihnen raus und sagte, bei uns sind drei schöne Männer. Und Allah sagt über die Frau von Nuh und Lut, a.s., Sura 66, Vers 10. Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Nuhs Frau und Luts Frau geprägt. Das heißt, die Frau von Nuh a.s. und die Frau von Lut a.s. waren beides Kuffar. Die hatten beide rechtschaffene Männer, sogar Propheten Allahs. Und selber waren die Kuffar. Und die Bewohner von Lut a.s. sein Volk, in Sura 15, Vers 67, und die Bewohner kamen voller Freude. Ja, sie demonstrierten, sie machten Demonstrationen sozusagen vor seiner Tür, und das war dann eine riesen Menschenmenge, die dann vor dem Haus stand. Und Allah schwört dann beim Leben Muhammad s.a.w. Und das ist das einzige Mal, dass Allah s.w.t. auf das Leben beziehungsweise auf ein Lebewesen schwört. Sura 15, Vers 72. Bei deinem Leben, sie irrten wahrlich in ihrer Trunkenheit umher. Also die waren nicht betrunken wegen berauschendem Alkohol oder so. Sie waren betrunken wegen ihrer Lust, wegen ihrer Begierde. So krass waren die einen drauf. Und Lut a.s. kam zu seinem Volk heraus und sagte, in Sura 11, Vers 78, seine Leute kamen eilig zu ihm. Getrieben, zuvor pflegten sie böse Taten zu begehen. Und Lut a.s. sagte zu ihnen, in Sura 15, Vers 68 bis 69, das sind meine Gäste, so stellt mich nicht bloß und fürchtet Allah und stürzt mich nicht in Schande. Aber sie sagten nur, Sura 15, Vers 70, haben wir dir nicht die Weltenbewohner verboten? Ja, sein Volk hat Lot a.s. verboten, dass er Gäste haben darf. Und Lot a.s. sagte, Sura 15, Vers 71, hier sind meine Töchter, wenn ihr etwas tun wollt. Na, aber man sagt ja, das sind nicht seine eigenen Töchter, sondern die Töchter von der Umma und Jane zum heiraten, damit die Männer des Volkes die Töchter heiraten, so wie es sich gehört. Ein Mann heiratet seine Frau und nicht einen Mann. Ein Mann heiratet nicht einen Mann. Die sagten, Sura 11, Vers 79, du weißt doch sehr wohl, dass wir kein Recht deine Verlangen auf deine Töchter haben. Und du weißt fürwahr, was wir wollen. Und das war ein sehr anstrengender und sehr stresshafter Moment für ihn. Nur sein Haus, beziehungsweise vor sein Haus, war eine Menschenversammlung, die auf seine Tür einschlug. Lut al-Islam sagte in diesem Moment, Surah 11, Vers 80, hätte ich doch Kraft genug, um euch zu widerstehen, oder könnte ich nur bei einer starken Stütze Zuflucht finden? Und die Aya danach, sie sagten, O Lut, also Surah 11, Vers 78, wir sind die Gesandten deines Herrn, sie werden nicht zu dir gelangen. So zieh mit deinen Angehörigen in einem Teil der Nacht fort und niemand von euch soll sich umwenden, außer deiner Frau. Gewiss, es wird sie treffen, was jene trifft. Der ihnen versprochene Zeitpunkt ist Tagesanbruch. Ist nicht der Tagesanbruch schon nahe? Also es war, die schlugen schon richtig auf seine Tür ein. Und Lut al-Islam sagt, in dem Moment hätte ich eine Gruppe von Männern, dass ich mich sozusagen verteidigen könnte. Danach haben die Gäste ihre Identität preisgegeben sozusagen, dass sie mir leid können. Und sagten, mit Tagesanbruch sind die erledigt. Und dass er in einen Teil der Nacht gehen soll. Und die sagten, und Allah sagte, ist der Tagesanbruch nicht schon nahe? Das heißt, das war schon ziemlich nah. Der Tagesanbruch war schon sehr nah. Und es gibt zwei Interpretationen dazu, wegen seiner Frau. Erstens, nimm deine Frau nicht mit. Oder zweitens, nimm sie mit, aber sie wird zurückbleiben und deswegen sterben. Surah 15, Vers 73. Da ergriff sie der Schrei bei Sonnenaufgang. Und Jibril a.s. füllte den Horizont mit seinen 600 Flügeln. Und mit der Spitze von einem Flügel hebt er das gesamte Volk hoch und drehte es um und klatschte sie auf die Erde. Und Allah sandte noch Steine dazu. Kein Volk strafte Allah subhanahu wa ta'ala so wie sie. Kein Volk wurde so hart bestraft wie das Volk von Lut alayhi salam. Und Surah 15, Vers 74 bis 79. Und wir kehrten das Oberste von ihr zu unterst und ließen auf sie Steine aus gebranntem Lehm regnen, darin sind wahrlich Zeichen für die Betrachtenden. Und wir müssen auch diese Sache immer auch für uns betrachten sozusagen, weil heutzutage diese verfolgte Demokratie oder auch andere Gesetze erlauben, dass die Homosexualität als Ehe gültig ist sozusagen. Die erlauben sogar so eine Ehe. Früher war das sogar in den westlichen Ländern und so weiter, war es sogar als sehr abscheulich angesehen, dass diese Homo-Ehen, dass man ein Homosexueller ist. War sehr negativ angesehen, selbst bei den Westen. Aber in den letzten vielleicht 20, 30 Jahren und so weiter, da steuerten sie schon auf eine Legislation in diesen Bereichen sozusagen. Und es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala, auf jeden Fall, diese Leute werden sowieso bestraft. Aber wir müssen uns fürchten, dass wir nicht zu diesen Leuten gehören, die auch bestraft werden. Allah sagt zum Beispiel, وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Und wenn die Leute der Stadt geglaubt und gottesfürchtig gewesen wären, hätte Allah die Baraka, den Segen von Himmel und Erde, gesandt. Deswegen sehen wir, dass heutzutage viel Baraka, vor allem in diesen Darul Harb, diesen Darul Kufr Ländern, ist viel Baraka genommen worden. Man ist oft gestresst oder man isst viel und das Essen macht nicht satt, weil die Essen seine Baraka verloren hat. Und wir müssen fürchten, dass Allah subhanahu wa ta'ala Steine auf uns herabsendet, wegen dem Dhulm, wegen der Ungerechtigkeit in diesen Ländern und so weiter, wegen den menschengemachten Gesetzen und den Kufr der Menschen. Deswegen, wir dürfen diese Geschichten nicht einfach als Gute-Nacht-Geschichten einfach lesen oder uns vorbeigehen lassen, sondern diese Geschichten nachdenken darüber und in so unser Leben zu etablieren sozusagen und Lehren aus den einzelnen Prophetengeschichten zu ziehen. Also das war die Geschichte von Lut a.s. Und wir machen beim nächsten Mal weiter, inshallah, mit Shu'aib a.s. Und Allah weiß es am besten. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.